diese schöne Zeit, da träum ich immer zu. In Memories of Idle Birds sind Memories vom Glück. Doch die Zeit von Heidelberg, die kommt nie mehr zurück. Beim Feuerwerk im alten Schloss, da sah ich dich sekundenbloß. Doch ein Roman so schön begann, den ich nie mehr vergessen kann. Oh, oh, oh, Memories of Heidelberg sind Memories of you. Und von dieser schönen Zeit, da träum ich immer zu. Memories of Heidelberg sind Memories vom Glück. Doch die Zeit von Heidelberg, die kommt nie mehr zurück. Das Feuerwerk war lang vorbei, im alten Schloss nur noch wir zwei. Das große Tor war schon versperrt und unser Glück war ungestört. Oh, oh, oh, Memories of Heidelberg sind Memories of you. Und von dieser schönen Zeit, da träum ich immer zu. Yeah, Memories of Heidelberg sind Memories vom Glück. Doch die Zeit von Heidelberg, die kommt nie mehr zurück. Sha-la-la-la, Memories of Heidelberg sind Memories of you. Und von dieser schönen Zeit, da träum ich immer zu.